Die Hälfte aller jüdischen Menschen in Deutschland sind überraschenderweise Frauen und sie sind ebenso Opfer antisemitischer Gewalt wie Männer. Aber weil sie weniger plakativ inszeniert werden können, finden sie in den Artikeln weniger statt. Während man bei Muslimen und Juden symbolbildlich einen kleinen Teilaspekt ihrer Kultur und Religion generalisiert und diese wiederum mit Migrationsthemen vermengt, haben wir ein drittes Beispiel, das verdeutlicht, dass das Berichten mit Symbolbildern schlichtweg gefährlich sein kann. Der Rechtsextremismus. Auch hier wird gerne mit Gesichtslosigkeit gearbeitet und dafür stellvertretend mit Springerstiefeln. Das ist problematisch, da es insinuiert, dass Rechtsextremisten und Neonazis anhand ihrer Kleidung leicht erkannt werden können. Es gibt nun aber in Deutschland eine Partei, die man laut Gerichtsbeschluss rechtsextremistisch nennen darf, und keines ihrer Mitglieder im Bundestag trägt Springerstiefel. Auf den gegenwärtigen sozialen Plattformen hat sich eine eigene sprachliche wie visuelle Kultur herausgebildet, die sich zwar in einem beständigen, unüberschaubaren Wandel befindet, in der aber zugleich Bildstereotypen entstanden sind, die dank narrativer Wiederholungen so verinnerlicht wurden, dass sie offenbar wie eine neue Form persönlicher wie kollektiver Symbolbilder funktionieren. Vor allem auf Instagram findet man im Grunde keine Fotos, sondern überwiegend Stereotype von Bildern. Die Pose vor dem Eiffelturm, das Selbstporträt vor einem Spiegel, das perfekte Essen. Solche Reproduktionen idealtypischer Versionen eines Bildmotivs und damit verbundener Narrative lassen sich jedoch nicht nur auf den großen Plattformen wie Instagram, Twitter, TikTok, Facebook oder YouTube finden, die ihren Nutzern erlauben, auf niedrigschwellige Art und Weise Inhalte zu publizieren. Sie durchziehen vielmehr unsere gesamte visuelle Kommunikation, einschließlich kamerabasierter Interaktion wie Videotelefonie und Videokonferenzen, ganz besonders während der Pandemie. Hinzu kommt ein visuelles Dialogprotokoll in unserer täglichen Kommunikation, das über Emojis, GIFs oder Memes erlaubt, bestimmte Zusammenhänge und Gedanken nicht mehr auserzählen zu müssen. Inzwischen genügt es, sie lediglich anzudeuten. Unsere tägliche Kommunikation ist durchzogen von visueller Erzählung und narrativen Codes, die in unserem gemeinsamen Bilderkosmos dechiffriert werden können. Erinnern wir uns an Searles deklarativen Sprechakt, die Behauptung und das gemeinsame Make-Believe. Als flüchtige Momentaufnahmen sind Selfies Teil eines umfassenden Kommunikationsprozesses, den der Philosoph Wolfgang Ulrich als mündliche Bildkultur beschreibt. In unseren Selbstinszenierungen werden unsere Gesichtsausdrücke quasi zu Emojis, mit denen wir uns verständigen können und somit ähnlich, wie Ulrich erklärt, einer mündlichen Kommunikation. Wir sprechen Selfie. Sogar bei der Verwendung von Emojis stellen wir eine Behauptung ganz im Sinne eines Sprechaktes auf. Wir tun in dem Moment so, als ob dieser lachende Smiley wir selbst wären. Unsere kommunikative Selbsterzählung reduziert sich auf eine Bildidee unserer selbst und wird damit zur Idee unseres Ichs. Wenn wir also soziale Medien hauptsächlich nutzen, um Geschichten über unser Selbst zu erzählen, ist das Selfie gewissermaßen unser eigenes, ganz persönliches Symbolbild dazu. So wie im Digitalen sich für den erzählenden Affen zugleich vieles vereinfacht und verkompliziert.